Das Vorbereitungskomitee von Costa Rica für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Daegu-san 2017 wurde jüngst gebildet. Das Komitee beschloss, verschiedene politische und kulturelle Veranstaltungen zur Würdigung der unvergänglichen Verdienste von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un zu organisieren.